Am vierten Germinal wird Du Croquet mit Hébert, Anacharsis Klotz und anderen Cordeliers hingerichtet. Sie sind die Letzten, die auf dem Friedhof der Madeleine begraben werden. An diesem Tag schreibt Mutter Du Croquet aus Amiens an ihren Sohn. Mein Sohn, ich schreibe dir, um dir anzukündigen, dass ich ein kleines Paket mit alten Sachen für deine Kinder morgen oder übermorgen aufgeben werde. Ich hätte gern etwas Besseres gehabt, aber im Moment habe ich nichts anderes. Das Porto wird für mich bezahlt. Ich kann immer noch nicht gut laufen. Gutes zu essen gibt es nicht. Man bekommt überhaupt nichts. Ich habe mit Ungeduld auf den ersten des Ventoses gewartet, in der Hoffnung, dass er uns etwas mehr Segen bringen würde, aber vergeblich. Um 4 Eier zu bekommen, muss man sich an einer Schlange von 600 Leuten hinten anstellen, bis man an der Reihe ist. Und das ist bei allem so. Von Seife redet schon gar keiner mehr, als ob es keine mehr gäbe. Das wird alles noch eine lange Zeit seine Weile haben. Man muss eben stinken. Ich habe einen kleinen Fladen geschenkt bekommen und schicke dir ein Stück mit. Das wird ein bisschen hart sein, aber du kannst es dir aufbacken lassen. Ich habe in der Zeitung von einem mit Namen Du Croquet gelesen, den man verhaftet hat. Ich muss dir sagen, dass mich das beschäftigt. Obgleich ich sehr wohl weiß und überzeugt bin, dass du ein guter Patriot bist. Der Name Du Croquet hat mich getroffen. Aber man hat mir gesagt, das wäre ein Abgeordneter in der Versammlung. Gib mir Nachricht von euch und über all das. Du machst mir damit eine große Freude. Ich küsse dich, deine Mutter Arlée Du Croquet. Der Brief trifft am 5. Germinal in Paris ein und wird vom Überwachungsausschuss noch am selben Tag an den Bürger Fouquier, öffentlicher Ankläger beim Revolutionstribunal, weitergeleitet. Du wirst beurteilen, was damit geschehen soll. Und wir überlassen es ganz dir, so zu verfahren, wie es von größtem Nutzen für die öffentliche Sache sein könnte. Mit brüderlichem Gruß. Es lebe die Republik. Der Bürger, öffentlicher Ankläger, macht an diesem Tag dem Bürger Henker die Mitteilung, dass die Leichen der Hingerichteten von jetzt an in Monceau zu beerdigen sind. Die Leichen, mit denen der neue Friedhof eingeweiht werden sollte, hatten schon Namen. In der Nacht vom 4. auf den 5. überließ Robespierre sein Konzept für die Anklage gegen Danton seinem Saint-Just. Am 4. soll Robespierre zum Abendessen mit Danton hinaus ins Grüne gefahren sein. Das kann aber auch am 10. Germinal stattgefunden haben, dem Abend vor Dantons Verhaftung. Am 11. Germinal, morgens um 6, werden Danton, Camille Desmoulins, Hérault Séchel und ihre Freunde verhaftet. Sie und ein Dutzend anderer sind die wohl edelste Fuhre an Revolutionären gewesen, die der Henker auf seinen Karren die Rue Saint-Honoré entlang zum Platz der Revolution gebracht hat. Nahe Saint-Roch in der Rue Saint-Honoré hat Robespierre seine Wohnung. Türen und Fensterläden sind fest verschlossen, als der Zug des Henkers vorbeikommt. Danton soll ausgerufen haben, es ist vergebens, Robespierre, dass du dich verbirgst. Du wirst mir folgen und der Schatten Dantons wird dich erwarten und in seinem Grab vor Freude beben, wenn du an dieser Stelle stehst. Man hält die Tatsache, dass die Hingerichteten zur Beerdigung nach Monceau kommen, eine Zeit lang geheim. Die Leichen werden zunächst in der Kirche La Madeleine deponiert und ein paar Tage später zur Nachtzeit auf den neuen Friedhof gebracht. Die Leute aus der Umgebung der Madeleine vermuten, sie würden auf dem Friedhof Saint-Roch oben an der Rue Pigalle begraben. Tatsächlich beschweren sich die Bewohner in der Nachbarschaft darüber, dass die Leichen der Hingerichteten Krankheit verbreiteten. Als offiziell bekannt wird, dass die Beerdigungen in Monceau stattfinden, gibt es von den Leuten dort Beschwerden. Die neu entstehende Gemeinde Badin. Die neu entstehende Gemeinde Batignolle auf dem flachen Land bei Clichy, dünn besiedelt und von Nordwinden mit frischer Luft reichlich versorgt, behauptet, der entsetzliche Leichengestank sei nicht auszuhalten. Die Leichen der Hingerichteten können dabei kaum eine Rolle gespielt haben. In der Tat war der kleine Teil des Parks Monceau, den man als Friedhof abgeteilt hatte, schnell überfüllt. 4 große Sektionen der Stadt beerdigen ihre Toten dort, 7000 in knapp 3 Jahren. In den 2 Monaten des großen Schreckens werden insgesamt rund 1200 Menschen hingerichtet. 7. Mai. Referat Robespierres vor dem Nationalkonvent über die Beziehungen der religiösen und moralischen Ideen zu den republikanischen Grundsätzen und über die nationalen Feste. Robespierre? Die Revolution, die danach strebt, die Republik zu errichten, ist nur ein Übergang von der Herrschaft des Verbrechens zur Herrschaft der Gerechtigkeit.